Kapitel 5 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Fünftes Kapitel. Wie Giglio in der Zeit gänzlicher Trockenheit des menschlichen Geistes zu einem weisen Entschluss gelangte, den Fortunatus-Säckel einsteckte und dem demütigsten aller Schneider einen stolzen Blick zuwarf. Der Palast Pistoja und seine Wunder. Vorlesung des weisen Mannes aus der Tulpe. König Salomo, der Geisterfürst, und Prinzessin Mystilis. Wie ein alter Magus einen schwarzen Schlafrock umwarf, eine Zobelmütze aufsetzte und mit ungekämmtem Bart Prophezeiungen vernehmen ließ in schlechten Versen. Unglückliches Schicksal eines Gelbschnabels. Wie der geneigte Leser in diesem Kapitel nicht erfährt, was sich bei Giglios Tanz mit der unbekannten Schönen weiter begeben. Jeder, der mit einiger Fantasie begabt, soll, wie es in irgendeinem Lebensklugheit schweren Buche geschrieben steht, an einer Verrücktheit leiden, die immer steigt und schwindet wie Flut und Ebbe. Die Zeit der Erstern, wenn immer höher und stärker die Wellen daherbrausen, ist die einbrechende Nacht. So wie die Morgenstunden gleich nach dem Erwachen bei der Tasse Kaffee für den niedrigsten Punkt der Ebbe gelten. Daher gibt jenes Buch auch den vernünftigen Rat, diese Zeit als den Moment der herrlichsten, klärsten Nüchternheit zu benutzen zu den wichtigsten Angelegenheiten des Lebens. Nur des Morgens soll man zum Beispiel sich verheiraten, tadelnde Rezensionen lesen, testieren, den Bedienten prügeln und so weiter. In dieser schönen Zeit der Ebbe, in der sich der menschliche Geist gänzlicher Trockenheit erfreuen darf, war es, als Giglio Fava über seine Torheit erschrak und selbst gar nicht wusste, wie er das nicht längst habe tun können, wozu die Aufforderung ihm doch sozusagen dicht vor die Nase geschoben war. Es ist nur zu gewiss, so dachte er im frohen Bewusstsein des vollen Verstandes, es ist nur zu gewiss, dass der alte Celionati halb wahnsinnig zu nennen, dass er sich in diesem Wahnsinn nicht nur ungemein gefällt, sondern auch recht eigentlich darauf ausgeht, andere ganz verständige Leute darin zu verstricken. Ebenso gewiss ist es aber, dass die schönste, reichste aller Prinzessinnen, die göttliche Brambilla, eingezogen ist in den Palast Pistoja und, o Himmel und Erde, kann diese Hoffnung durch Ahnungen, Träume, ja durch den Rosenmund der reizendsten aller Masken bestätigt, wohl täuschen, dass sie ihrer himmlischen Augen süßen Liebesstrahl gerichtet hat auf mich Glücklichen. Unerkannt, verschleiert, hinter dem verschlossenen Gitter einer Loge erblickte sie mich, als ich irgendeinen Prinzen spielte, und ihr Herz war mein. Kann sie denn wohl mir nahen auf geradem Wege? bedarf das holde wesen nicht mittelspersonen vertrauter die den faden anspinnen der sich zuletzt verschlingt zum süßesten bande mag es sich nun begeben haben wie es will unbezweifelt ist celionati derjenige der mich der prinzessin in die arme führen soll aber statt fein ordentlich den geraden weg zu gehen stürzt er mich kopfüber in ein ganzes meer von tollheit und fopperei will mir einreden in eine fratze vermummt müsse ich die schönste der prinzessinnen aufsuchen im korso erzählt mir von assyrischen prinzen von zauberern fort fort mit allem tollen zeuge fort mit dem wahnsinnigen celionati was hält mich denn ab mich sauber anzuputzen gerade hineinzutreten in den palast pistoja mich der durchlauchtigsten zu füßen zu werfen o gott warum tat ich das nicht schon gestern vorgestern es war dem giglio unangenehm daß als er nun eiligst seine beste Garderobe musterte, er nicht umhin konnte, selbst zu gestehen, daß das Federbarett auf ein Haar einem gerupften Haushahn glich, daß das dreimal gefärbte Wams in allen möglichen Regenbogenfarben schillerte, daß der Mantel die Kunst des Schneiders, der durch die kühnsten Nähte der fressenden Zeit getrotzt, zu sehr verriet, daß das wohlbekannte blauseidene Beinkleid, die rosa Strümpfe, sich herbstlich entfärbt. Wehmütig griff er nach dem Beutel, den er beinahe geleert glaubte, und in schönster Fülle strotzend vorfand. »Göttliche Brambilla«, rief er entzückt aus, »göttliche Brambilla, ja, ich gedenke deiner, ich gedenke des holden Traumbildes.« Man kann sich vorstellen, daß Giglio den angenehmen Beutel, der eine Art Fortunatus-Säckel schien, in der Tasche, sofort alle Läden der Trödler und Schneider durchrannte, um sich einen Anzug, so schön als ihn jemals ein Theaterprinz angelegt, zu verschaffen. Alles, was man ihm zeigte, war ihm nicht reich, nicht prächtig genug. Endlich besann er sich, daß ihm wohl kein anderer Anzug genügen werde als den Bescapis Meisterhand geschaffen und begab sich sofort zu ihm hin. Als Meister Bescapi Giglios Anliegen vernommen, rief er ganz Sonne im Antlitz, »O, mein bester Signor Giglio, damit kann ich aufwarten!« und führte den kauflustigen Kunden in ein anderes Kabinett. Giglio war aber nicht wenig verwundert, als er hier keine andern Anzüge fand als die vollständige italienische Komödie und außerdem noch die tollsten, fratzenhaftesten Masken. Er glaubte, von Meister Bescapi missverstanden zu sein und beschrieb ziemlich heftig die vornehme, reiche Tracht, in die er sich zu putzen wünsche. »Ach! Gott«, rief Bescapi wehmütig, »ach Gott, was ist denn das wieder? Mein bester Signor, ich glaube doch nicht, dass wieder gewisse Anfälle...« »Wollt«, unterbrach ihn Giglio ungeduldig, indem er den Beutel mit den Dukaten schüttelte, »wollt ihr mir, Meister Schneider, einen Anzug verkaufen, wie ich ihn wünsche, so ist's gut, wo nicht, so lasst es bleiben.« »Nun, nun«, sprach Meister Bescapi kleinlaut, »werdet nur nicht böse, Signor Giglio.« »Ach, ihr wisst nicht, wie gut ich es mit euch meine. Ach, hättet ihr nur ein wenig, ein ganz wenig Verstand.« »Was untersteht ihr euch, Meister Schneider?« rief Giglio zornig. »Ei«, fuhr Bescapi fort, »bin ich ein Meister Schneider, so wollt ich, ich könnte euch das Kleid anmessen mit dem richtigen Maß, das euch passlich und dienlich.« »Ihr rennt in euer Verderben, Signor Giglio, und mir tut es leid, daß ich euch nicht alles widersagen kann, was der weise Celionati mir über euch und euer bevorstehendes Schicksal erzählt hat.« Hoho, rief Giglio, der weise Signor Celionati, der saubere Herr Marktschreier, der mich verfolgt auf alle mögliche Weise, der mich um mein schönstes Glück betrügen will, weil er mein Talent, mich selbst, hasst, weil er sich auflehnt gegen den Ernst höherer Naturen, weil er alles in die alberne Mummerei des hirnlosen Spaßes hineinfoppen möchte. O, mein guter Meister Bescapi, ich weiß alles. Der würdige Abbate Chiari hat mir alle Hinterlist entdeckt. Der Abbate ist der herrlichste Mensch, die poetischste Natur, die man finden kann, denn für mich hat er den weißen Mohren geschaffen, und niemand auf der ganzen weiten Erde, sag ich, kann den weißen Mohren spielen als ich. »Was sagt ihr?« rief Meister Bescapi laut lachend. »Hat der würdige Abbate, den der Himmel recht bald abrufen möge zur Versammlung höherer Naturen, hat er mit seinem Tränenwasser, das er so reichlich ausströmen lässt, einen Mohren weiß gewaschen?« »Ich frage«, sprach Giglio mit Mühe seinen Zorn unterdrückend, »ich frage euch noch einmal, Meister Bescapi, ob ihr mir für meine vollwichtigen Dukaten einen Anzug, wie ich ihn wünsche, verkaufen wollt oder nicht?« »Mit Vergnügen«, erwiderte Bescapi ganz fröhlich, »mit Vergnügen, mein bester Signor Giglio.« Darauf öffnete der Meister ein Kabinett, in dem die reichsten, herrlichsten Anzüge hingen. Dem Giglio fiel sogleich ein vollständiges Kleid ins Auge, das in der Tat sehr reich, wiewohl der seltsamen Buntheit halber etwas fantastisch, ins Auge fiel. Meister Bescapi meinte, dieses Kleid käme hoch zu stehen und würde dem Giglio wohl zu teuer sein. Als aber Giglio darauf bestand, das Kleid zu kaufen, den Beutel hervorzog und den Meister aufforderte, den Preis zu setzen, wie er wolle, da erklärte Bescapi, dass er den Anzug durchaus nicht fortgeben könne, da derselbe schon für einen fremden Prinzen bestimmt, und zwar für den Prinzen Cornelio Chiapperi. »Wie«, rief Giglio, ganz Begeisterung, ganz Ekstase, »wie, was sagt ihr? So ist das Kleid für mich gemacht und keinen andern. Glücklicher Bescapi, eben der Prinz Cornelio Chiapperi ist es, der vor euch steht, und bei euch sein innerstes Wesen, sein Ich, vorgefunden.« Sowie Giglio diese Worte sprach, riss Meister Bescapi den Anzug von der Wand, rief einen seiner Burschen herbei und befahl ihm, den Korb, in den er schnell alles eingepackt, dem durchlauchtigsten Prinzen nachzutragen. »Behaltet«, rief der Meister, als Giglio zahlen wollte, »behaltet euer Geld, mein hochverehrtester Prinz, ihr werdet Eile haben, euer untertänigster Diener wird schon zu seinem Gelde kommen, vielleicht berichtigt der weiße Mohr die kleine Auslage, Gott beschütze euch, mein vortrefflicher Fürst.« Giglio warf dem Meister, der einmal übers andere in den zierlichsten Bücklingen niedertauchte, einen stolzen Blick zu, steckte das Fortunatussäckel ein und begab sich mit dem schönen Prinzenkleide von dannen. Der Anzug passte so vortrefflich, daß Giglio in der ausgelassensten Freude dem Schneiderjungen, der ihn auskleiden geholfen, einen blanken Dukaten in die Hand drückte. Der Schneiderjunge bat, ihm stattdessen ein paar gute Paolis zu geben, da er gehört, daß das Gold der Theaterprinzen nichts tauge und daß ihre Dukaten nur Knöpfe oder Rechenpfennige wären. Giglio warf den superklugen Jungen aber zur Türe hinaus. Nachdem Giglio genugsam die schönsten, unmutigsten Gesten vor dem Spiegel probiert, nachdem er sich auf die fantastischen Redensarten liebekranker Helden besonnen und die volle Überzeugung gewonnen, daß er total unwiderstehlich sei, begab er sich, als schon die Abenddämmerung einzubrechen begann, getrost nach dem Palast Pistoja. Die unverschlossene Türe wich dem Druck seiner Hand, und er gelangte in eine geräumige Säulenflur, in der die Stille des Grabes herrschte. Als er verwundert ringsumher schaute, gingen aus dem tiefsten Hintergrunde seines Innern dunkle Bilder der Vergangenheit auf. Es war ihm, als sei er schon einmal hier gewesen, und da doch in seiner Seele sich durchaus nichts deutlich gestalten wollte, da alles Mühen, jene Bilder ins Auge zu fassen, vergebens blieb, da überfiel ihn ein Bangen, eine Beklommenheit, die ihm allen Mut benahm, sein Abenteuer weiter zu verfolgen. Schon im Begriff, den Palast zu verlassen, wäre er vor Schreck beinahe zu Boden gesunken, als ihm plötzlich sein Ich, wie in Nebel gehüllt, entgegentrat. Bald gewahrte er indessen, daß das, was er für seinen Doppelgänger hielt, sein Bild war, das ihm ein dunkler Wandspiegel entgegenwarf. Doch in dem Augenblick war es ihm auch, als flüsterten 100 süße Stimmchen: »O Signor Giglio, wie seid ihr doch so hübsch, so wunderschön!« Giglio warf sich vor dem Spiegel in die Brust, erhob das Haupt, stemmte den linken Arm in die Seite und rief, indem er die rechte erhob, pathetisch: »Mut, Giglio, Mut! Dein Glück ist dir gewiss, eile es zu erfassen!« Damit begann er auf und ab zu schreiten, mit schärferen und schärferen Tritten, sich zu räuspern, zu husten, aber grabesstill blieb es. Kein lebendiges Wesen ließ sich vernehmen. Da versuchte er, diese und jene Türe, die in die Gemächer führen mußte, zu öffnen. Alle waren fest verschlossen. Was blieb übrig, als die breite Marmortreppe zu ersteigen, die an beiden Seiten der Flur sich zierlich hinaufwand? Auf dem obern Korridor, dessen Schmuck der einfachen Pracht des Ganzen entsprach, angekommen, war es dem Giglio, als vernehme er ganz aus der Ferne die Töne eines fremden, seltsam klingenden Instruments. Behutsam schlich er weiter vor und bemerkte bald einen blendenden Strahl, der durch das Schlüsselloch der Türe ihm gegenüber in den Korridor fiel. Jetzt unterschied er auch, daß das, was er für den Ton eines unbekannten Instruments gehalten, die Stimme eines redenden Mannes war, die freilich gar verwunderlich klang, da es bald war, als würde eine Zimbel angeschlagen, bald, als würde eine tiefe, dumpfe Pfeife geblasen. Sowie Giglio sich an der Türe befand, öffnete sie sich leise, leise von selbst. Giglio trat hinein und blieb festgewurzelt stehen im tiefsten Erstaunen. Giglio befand sich in einem mächtigen Saal, dessen Wände mit purpur gesprenkeltem Marmor bekleidet waren und aus dessen hoher Kuppel sich eine Ampel hinabsenkte, deren strahlendes Feuer alles mit glühendem Gold übergoß. Im Hintergrunde bildete eine reiche Draperie von Goldstoff einen Thronhimmel, unter dem auf einer Erhöhung von 5 Stufen ein vergoldeter Armsessel mit bunten Teppichen stand. Auf demselben saß jener kleine alte Mann mit langem weißen Bart, in einen Talar von Silberstoff gekleidet, der bei dem Einzuge der Prinzessin Brambilla in der goldgleißenden Tulpe den Wissenschaften oblag. So wie damals trug er einen silbernen Trichter auf dem ehrwürdigen Haupte, so wie damals saß eine ungeheure Brille auf seiner Nase, so wie damals las er, wiewohl jetzt mit lauter Stimme, die eben diejenige war, welche Giglio aus der Ferne vernommen, in einem großen Buche, das aufgeschlagen vor ihm auf dem Rücken eines knienden Mohren lag. An beiden Seiten standen die Strauße wie mächtige Trabanten und schlugen, einer um den andern, dem Alten, wenn er die Seite vollendet, mit den Schnäbeln das Blatt um. Ringsumher im geschlossenen Halbkreis saßen wohl an 100 Damen, so wunderbar schön wie Feen und ebenso reich und herrlich gekleidet, wie diese bekanntlich einhergehen. Alle machten sehr emsig Filet. In der Mitte des Halbkreises vor dem Alten standen auf einem kleinen Altar von Porphyr, in der Stellung in tiefen Schlaf versunkener, zwei kleine seltsame Püppchen mit Königskronen auf dem Haupte. Als Giglio sich einigermaßen von seinem Erstaunen erholt, wollte er seine Gegenwart kundtun. Kaum hatte er aber auch nur den Gedanken gefasst, zu sprechen, als er einen derben Faustschlag auf den Rücken erhielt. Zu seinem nicht geringen Schrecken wurde er jetzt erst die Reihe mit langen Spießen und kurzen Säbeln bewaffneter Mohren gewahr, in deren Mitte er stand und die ihn mit funkelnden Augen anblitzten, mit elfenbeinernen Zähnen anfletschten. Giglio sah ein, daß Geduld üben hier das Beste sei. Das, was der Alte den filetmachenden Damen vorlas, lautete aber ungefähr wie folgt: Das feurige Zeichen des Wassermanns steht über uns, der Delphin schwimmt auf brausenden Wellen gen Osten und spritzt aus seinen Nüstern das reine Kristall in die dunstige Flut. Es ist an der Zeit, daß ich zu euch rede von den großen Geheimnissen, die sich begaben, von dem wunderbaren Rätsel, dessen Auflösung euch rettet von unseligem Verderben. Auf der Zinne des Turms stand der Magus Hermod und beobachtete den Lauf der Gestirne. Da schritten vier alte Männer, in Talare gehüllt, deren Farbe gefallenem Laube glich, durch den Wald auf den Turm los und erhoben, als sie an den Fuß des Turms gelangt, ein gewaltiges Wehklagen. Höre uns, großer Hermod, sei nicht taub für unser Flehen, erwache aus deinem tiefen Schlaf. Hätten wir nur die Kraft, König Ophiochs Bogen zu spannen, so schössen wir dir einen Pfeil durch das Herz, wie er es getan, und du müsstest herabkommen und dürftest da oben nicht im Sturmwinde stehen wie ein unempfindlicher Klotz. Aber, würdigster Greis, wenn du nicht aufwachen willst, so halten wir einiges Wurfgeschütz in Bereitschaft und wollen an deine Brust anpochen mit einigen mäßigen Steinen, damit sich das menschliche Gefühl rege, das darin verschlossen. Erwache, herrlicher Greis! Der Magus Hermod schaute herab, lehnte sich übers Geländer und sprach mit einer Stimme, die dem dumpfen Tosen des Meeres, dem Heulen des nahenden Orkans glich. »Ihr Leute da unten seid keine Esel. Ich schlafe nicht und darf nicht geweckt werden durch Pfeile und Felsenstücke. Beinahe weiß ich schon, was ihr wollt, ihr lieben Menschen. Wartet ein wenig, ich komme gleich herab. Ihr könnt euch indessen einige Erdbeeren pflücken oder Haschemann spielen auf dem grasichten Gestein. Ich komme gleich.« Als Hermod herabgekommen und Platz genommen auf einem großen Stein, den der weiche, bunte Teppich des schönsten Mooses überzog, begann der von den Männern, der älteste schien, da sein weißer Bart ihm bis an den Gürtel herabreichte, also: »Großer Hermod, du weißt gewiß alles, was ich dir sagen will, schon im Voraus besser als ich selbst, aber eben damit du erfahren mögest, dass ich es auch weiß, muß ich es dir sagen.« »Rede«, erwiderte Hermod, »rede, o Jüngling, gern will ich dich anhören, denn das, was du eben sagtest, verrät, daß dir durchdringender Verstand beiwohnt, wo nicht tiefe Weisheit, unerachtet du kaum die Kinderschuhe vertreten. Ihr wißt, fuhr der Sprecher fort, ihr wißt es, großer Magus, daß König Ophioch eines Tages im Rat, als eben die Rede davon war, daß jeder Vasall gehalten sein solle, jährlich eine bestimmte Quantität Witz zum Hauptmagazin alles Spaßes im Königreich beizusteuern, woraus bei Eintreten der Hungers- oder Durstnot die Armen verpflegt werden, plötzlich sprach: Der Moment, in dem der Mensch umfällt, ist der erste, in dem sein wahrhaftes Ich sich aufrichtet. Ihr wisst es, daß König Ophioch, kaum hatte er diese Worte gesprochen, wirklich umfiel und nicht mehr aufstand, weil er gestorben war. Traf es sich nun, daß Königin Liris auch in demselben Augenblick die Augen geschlossen, um sie nie wieder zu öffnen, so geriet der Staatsrat, da es dem königlichen Paar an einiger Deszendenz gänzlich fehlte, wegen der Thronfolge in nicht geringe Verlegenheit. Der Hofastronom, ein sinnreicher Mann, fiel endlich auf ein Mittel, die weise Regierung des Königs Ophioch dem Lande noch auf lange zu erhalten. Er schlug nämlich vor, ebenso zu verfahren, wie es mit einem bekannten Geisterfürsten, König Salomo, geschah, dem, als er schon längst gestorben, die Geister noch lange gehorchten. Der Hoftischlermeister wurde, diesem Vorschlag gemäß, in den Staatsrat gezogen. Der verfertigte ein zierliches Gestell von Buchsbaum, das wurde dem König Ophioch, nachdem sein Körper gehörige Speisung der trefflichsten Spezereien erhalten, unter den Steiß geschoben, so daß er ganz stattlich dasaß. Vermöge eines geheimen Zuges, dessen Ende wie eine Glockenschnur im Konferenzzimmer des Großen Rates herabhing, wurde aber sein Arm regiert, so daß er das Zepter hin und her schwenkte. Niemand zweifelte, daß König Ophioch lebe und regiere. Wunderbares trug sich aber nun mit der Urdarquelle zu. Das Wasser des Sees, den sie gebildet, blieb hell und klar. Doch statt daß sonst alle diejenigen, die hineinschauten, eine besondere Lust empfanden, gab es jetzt viele, welche, indem sie die ganze Natur und sich selbst darin erblickten, darüber in Unmut und Zorn gerieten, weil es aller Würde, ja allem Menschenverstande, aller mühsam erworbenen Weisheit entgegen sei, die Dinge und vorzüglich das eigene Ich verkehrt zu schauen. Und immer mehrere und mehrere wurden derer, die zuletzt behaupteten, daß die Dünste des hellen Sees den Sinn betörten und den schicklichen Ernst umwandelten in Narrheit. Im Ärger warfen sie nun allerlei garstiges Zeug in den See, so daß er seine Spiegelhelle verlor und immer trüber und trüber wurde, bis er zuletzt einem garstigen Sumpfe glich. Dies, o weiser Magus, hat viel Unheil über das Land gebracht, denn die vornehmsten Leute schlagen sich jetzt ins Gesicht und meinen denn, das sei die wahre Ironie der Weisen. Das größte Unheil ist aber gestern geschehen, da es dem guten König Ophioch ebenso ergangen wie jenem Geisterfürsten. Der böse Holzwurm hatte unbemerkt das Gestell zernagt, und plötzlich stürzte die Majestät im besten Regieren um vor den Augen vieles Volks, das sich in den Thronsaal gedrängt, so daß nun sein Hinscheiden nicht länger zu verbergen. Ich selbst, großer Magus, zog gerade die Zepterschnure, welche, als die Majestät umstülpte, mir im Zerreißen dermaßen ins Gesicht schnellte, daß ich dergleichen Schnurziehen auf zeitlebens satt bekommen. Du hast, o weiser hermod, dich immer des landes urdargarten getreulich angenommen, sage, was fangen wir an, daß ein würdiger thronfolger die regierung übernehme und der urdarsee wieder hell und klar werde? Der magus hermod versank in tiefes nachdenken, dann aber sprach er: Harret neunmal neun Nächte, dann entblüht aus dem Urdarsee die Königin des Landes. Unterdessen regiert aber das Land, so gut ihr es vermöget. Und es geschah, daß feurige Strahlen aufgingen über dem Sumpf, der sonst die Urdarquelle gewesen. Das waren aber die Feuergeister, die mit glühenden Augen hineinblickten, und aus der Tiefe wühlten sich die Erdgeister herauf. Aus dem trocken gewordenen Boden blühte aber eine schöne Lotusblume empor, in deren Kelch ein holdes, schlummerndes Kind lag. Das war die Prinzessin Mystilis, die von jenen vier Ministern, die die Kunde von dem Magus Hermod geholt hatten, behutsam aus ihrer schönen Wiege herausgenommen und zur Regentin des Landes erhoben wurde. Die gedachten vier Minister übernahmen die Vormundschaft über die Prinzessin und suchten, das liebe Kind so zu hegen und zu pflegen, als es nur in ihrer Macht stand. In großen Kummer versanken sie aber, als die Prinzessin, da sie nun so alt geworden, um gehörig sprechen zu können, eine Sprache zu reden begann, die niemand verstand. Aber das böse, entsetzliche Verhängnis wollte, daß die Sprachkundigen, je gelehrter, je weiser sie waren, desto weniger die Reden des Kindes verstanden, die noch dazu ganz verständig und verständlich klangen. Die Lotosblume hatte indessen ihren Kelch wieder geschlossen, um sie her sprudelte aber in kleinen Quellchen das Kristall des reinsten Wassers empor. Darüber hatten die Minister große Freude, denn sie konnten nicht anders glauben, als daß statt des Sumpfs bald wieder der schöne Wasserspiegel der Urdarquelle aufleuchten werde. Wegen der Sprache der Prinzessin beschlossen die weisen Minister, sich, was sie schon längst hätten tun sollen, von dem Magus Hermod Rat zu holen. Als sie in das schaurige Dunkel des geheimnisvollen Waldes getreten, als schon das Gestein des Turms durch das dichte Gesträuch blickte, stießen sie auf einen alten Mann, der, nachdenklich in einem großen Buche lesend, auf einem Felsstück saß und den sie für den Magus Hermod erkennen mußten. Der Kühle des Abends wegen hatte Hermod einen schwarzen Schlafrock umgeworfen und eine Zobelmütze aufgesetzt, welches ihm zwar nicht übel kleidete, ihm aber doch ein fremdartiges, etwas finsteres Ansehen gab. Auch schien es den Ministern, als sei Hermods Bart etwas in Unordnung geraten, denn er glich struppigem Buschwerk. Als die Minister demütiglich ihr Anliegen vorgebracht hatten, erhob sich Hermod, blitzte sie mit solch einem entsetzlich funkelnden Blick an, daß sie beinahe stracks in die Knie gesunken wären, und schlug dann eine Lache auf, die durch den ganzen Wald dröhnte und gellte, so daß die Tiere verschüchtert fliehend durch die Büsche rauschten und das Geflügel wie in Todesangst aufkreischend emporbrauste aus dem Dickicht. Den Ministern, die den Magus Hermod in dieser etwas verwilderten Stimmung niemals gesehen und gesprochen, wurde nicht wohl zumute. Indessen harrten sie in ehrfurchtsvollem Schweigen dessen, was der große Magus beginnen werde. Der Magus setzte sich aber wieder auf den großen Stein, schlug das Buch auf und las mit feierlicher Stimme: Es liegt ein schwarzer Stein in dunkler Halle. wo einst das königspaar von schlaf befangen den stummen bleichen tod auf stirn und wangen geharrt der zauberkunde mächt'gem schalle und unter diesem steine tief begraben liegt was zu aller lebenslust erkoren für mystilis aus blüt und blum geboren aufstrahlt für sie die köstlichste der gaben der bunte vogel fängt sich dann in netzen die feenkunst mit zarter hand gewoben verblendung weicht die nebel sind zerstoben und selbst der feind muß sich zum tod verletzen zum bessern schauen nehmt die brill vor augen wollt ihr minister sein was rechtes taugen doch bleibt ihr esel seid ihr rein verloren damit klappte der magus das buch mit solcher gewalt zu daß es erklang wie ein starker donnerschlag und sämtliche minister rücklings überstürzten da sie sich erholt hatten war der magus verschwunden sie wurden darüber einig daß man um des vaterlandes wohls willen viel leiden müsse denn sonst sei es ganz unausstehlich daß der grobe kumpan von sterndeuter und zauberer die vortrefflichsten stützen des staats heute schon zum zweitenmal esel genannt übrigens erstaunten sie selbst über die weisheit mit der sie das rätsel des magus durchschauten in urdargarten angekommen gingen sie augenblicklich in die halle wo könig ophioch und königin liris 13x13 monden schlafend zugebracht hoben den schwarzen Stein auf, der in der Mitte des Fußbodens eingefugt, und fanden in tiefer Erde ein kleines, gar herrlich geschnitztes Kästchen von dem schönsten Elfenbein. Das gaben sie der Prinzessin Mystilis in die Hände, die augenblicklich eine Feder andrückte, so daß der Deckel aufsprang und sie das hübsche, zierliche Filetzeug herausnehmen konnte, das in dem Kästchen befindlich. Kaum hatte sie aber das Filetzeug in Händen, als sie laut auflachte vor Freuden und dann ganz vernehmlich sprach: Großmütterlein hatte es mir in die Wiege gelegt, aber ihr Schelme habt mir das Kleinod gestohlen, und hättet mir's nicht wiedergegeben, wärt ihr nicht auf die Nase gefallen im Walde. Darauf begann die Prinzessin sogleich auf das emsigste Filet zu machen. Die Minister schickten sich, ganz entzücken, schon an, einen gemeinschaftlichen Freudensprung zu verführen, als die Prinzessin plötzlich erstarrte und zusammenschrumpfte zum kleinen, niedlichen Porzellanpüppchen. War erst die Freude der Minister groß gewesen, so war es auch nun um desto mehr ihr Jammer. Sie weinten und schluchzten so sehr, daß man es im ganzen Palast hören konnte, bis einer von ihnen plötzlich, in Gedanken vertieft, einhielt, sich mit den beiden Zipfeln seines Talars die Augen trocknete und also sprach: Ministers, Kollegen, Kameraden, beinahe glaub ich, der große Magus hat recht und wir sind. Nun mögen wir sein, was wir wollen. Ist denn das Rätsel aufgelöst? Ist denn der bunte Vogel gefangen? Der Filet, das ist das Netz, von zarter Hand gewoben, in dem er sich fangen muß. Auf Befehl der Minister wurden nun die schönsten Damen des Reichs, wahre Feen an Reiz und Anmut, im Palast versammelt, welche im prächtigsten Schmuck unablässig Filet machen mußten. Doch was half es? Der bunte Vogel ließ sich nicht blicken. Die Prinzessin Mystilis blieb ein Porzellanpüppchen. Die sprudelnden Quellen des Urdarbrunnens trockneten immer mehr ein, und alle Vasallen des Reichs versanken in den bittersten Unmut. Da geschah es, daß die vier Minister, der Verzweiflung nahe, sich hinsetzten an den Sumpf, der sonst der schöne, spiegelhelle Urdarsee gewesen, in lautes Wehklagen ausbrachen und in den rührendsten Redensarten den Magus Hermod anflehten, sich ihrer und des armen Urdarlandes zu erbarmen. Ein dumpfes Stöhnen stieg aus der Tiefe, die Lotosblume öffnete den Kelch, und empor aus ihm erhob sich der Magus Hermod, der mit zürnender Stimme also sprach: »Unglückliche, Verblendete! Nicht ich war es, mit dem ihr im Walde sprachet, es war der böse Dämon, Typhon selbst war es, der euch in schlimmem Zauberspiel geneckt, der das unselige Geheimnis des Filetkästchens hinaufbeschworen hat. Doch sich selbst zum Tort hat er mehr Wahrheit gesprochen, als er wollte. Mögen die zarten Hände feischer Damen Filet machen, mag der bunte Vogel gefangen werden, aber vernehmt das eigentliche Rätsel, dessen Lösung auch die Verzauberung der Prinzessin löst.« So weit hatte der Alte gelesen, als er innehielt, sich von seinem Sitze erhob und zu den kleinen Püppchen, die auf dem Porphyraltar in der Mitte des Kreises standen, also sprach: »Gutes, vortreffliches Königspaar, teurer Ophioch, verehrteste Liris, verschmäht es nicht länger, uns zu folgen auf der Pilgerfahrt in dem bequemen Reiseanzug, den ich euch gegeben. Ich, euer Freund Ruffiamonte, werde erfüllen, was ich versprach.« Dann schaute Ruffiamonte im Kreise der Damen umher und sprach: »Es ist nun an der Zeit, daß ihr das Gespinst beiseite legt und den geheimnisvollen Spruch des großen Magus Hermod sprecht, wie er ihn gesprochen aus dem Kelch der wunderbaren Lotosblume heraus.« Während nun Ruffiamonte mit einem silbernen Stabe den Takt schlug mit heftigen Schlägen, die laut schallend auf das offene Buch niederfielen, sprachen die Damen, die ihre Sitze verlassen und einen dichteren Kreis um den Magus geschlossen, im Chor Folgendes: »Wo ist das Land, des blauer Sonnenhimmel, der Erde Lust in reicher Blüt entzündet? Wo ist die Stadt, wo lustiges Getümmel in schönster Zeit den Ernst vom Ernst entbindet? Wo gaukeln froh der Phantasei Gestalten in bunter Welt, die klein zum Ei geründet? Wo mag die Macht anmut'gen Spukes walten? Wer ist der Ich, der aus dem Ich gebären, das nicht Ich kann? Die eigne Brust zerspalten und schmerzlos hoch entzücken mag bewähren. Das Land, die Stadt, die Welt, das Ich, gefunden ist alles das, erschaut in voller Klarheit, dass ich die Welt, der keck es sich entwunden, umwandelt des betörten Sinnes Narrheit. Trifft ihn der bleichen Unlust matter Tadel, der innere Geist in kräft'ge Lebenswahrheit, erschleust das Reich die wunderbare Nadel des Meisters, gibt in schelmisch tollem Necken dem, was nur niedrig schien, des Herrschers Adel, der, der das Paar aus süßem Traum wird wecken. Dann heil dem schönen, fernen Urdarlande! gereinigt, spiegelhell erglänzt sein bronnen, zerrissen sind des dämons kettenbande, und aus der tiefe steigen tausend wonnen. Wie will sich jede brust voll inbrunst regen, in hohe lust ist jede qual zerronnen. Was strahlt dort in des dunklen waldes wegen? Ha, welch ein jauchzen aus der fern ertönet! Die königin, sie kommt, auf ihr entgegen! Sie fand das Ich, und Hermod ist versöhnet. Jetzt erhoben die Strauße und die Mohren ein verwirrtes Geschrei, und dazwischen quiekten und piepten noch viele andere seltsame Vogelstimmen. Stärker als alle schrie aber Giglio, der, wie aus einer Betäubung erwacht, plötzlich alle Fassung gewonnen und dem es nun war, als sei er in irgendeinem burlesken Schauspiel. »Um tausend Gottes willen, was ist denn das? Hört doch nur endlich auf mit dem tollen, verrückten Zeuge! Seid doch vernünftig, sagt mir doch nur, wo ich die durchlauchtige Prinzessin finde, die hochherrliche Brambilla. Ich bin Giglio Fava, der berühmteste Schauspieler auf der Erde, den die Prinzessin Brambilla liebt und zu hohen Ehren bringen wird. So hört mich doch nur! Damen, Mohren, Strauße, lasst euch nicht albernes Zeug vorschwatzen. Ich weiß das alles besser als der Alte dort, denn ich bin der weiße Mohr und kein anderer.« Sowie die Damen endlich den Fava gewahr wurden, erhoben sie ein langes, durchdringendes Gelächter und fuhren auf ihn los. Selbst wußte Giglio nicht, warum ihn auf einmal eine schreckliche Angst überfiel und er mit aller Mühe suchte, den Damen auszuweichen. Unmöglich konnt ihm das gelingen, wäre es ihm nicht geglückt, indem er den Mantel auseinanderspreizte, empor zu flattern in die hohe Kuppel des Saals. Nun scheuchten die Damen ihn hin und her und warfen mit großen Tüchern nach ihm, bis er ermattet niedersank. Da warfen die Damen ihm aber ein Filetnetz über den Kopf, und die Strauße brachten ein stattliches goldenes Bauer herbei, worein Giglio ohne Gnade gesperrt wurde. In dem Augenblick verlosch die Ampel, und alles war wie mit einem Zauberschlag verschwunden. Da das Bauer an einem großen geöffneten Fenster stand, so konnte Giglio hinabschauen in die Straße, die aber, da das Volk eben nach den Schauspielhäusern und Osterien geströmt, ganz öde und menschenleer war, so daß der arme Giglio, hineingepreßt in das enge Behältnis, sich in trostloser Einsamkeit befand. »Ist das«, so brach er wehklagend los, »ist das das geträumte Glück? Verhält es sich so mit dem zarten, wunderbaren Geheimnis, das in dem Palast Pistoja verschlossen? Ich habe sie gesehen, die Mohren, die Damen, den kleinen alten Tulpenkerl, die Strauße, wie sie hineingezogen sind durch das enge Tor. Nur die Maulesel fehlten und die Federpagen. Aber Brambilla war nicht unter ihnen. Nein, es ist nicht hier das holde Bild meines sehnsüchtigen Verlangens, meiner Liebesinbrunst. O Brambilla, Brambilla! Und in diesem schnöden Kerker muß ich elendiglich verschmachten und werde nimmermehr den weißen Mohren spielen. O, o, o! »Wer lamentiert denn da oben so gewaltig?« So rief es von der Straße herauf. Giglio erkannte augenblicklich die Stimme des alten Ciarlatano, und ein Strahl der Hoffnung fiel in seine beängstete Brust. »Celionati«, sprach Giglio ganz beweglich herab, »teurer Signor Celionati, seid ihr es, den ich dort im Mondschein erblicke? Ich sitze hier im Bauer in einem trostlosen Zustande. Sie haben mich hier eingesperrt wie einen Vogel. O Gott, Signor Celionati, ihr seid ein tugendhafter Mann, der den Nächsten nicht verlässt. Euch stehen wunderbare Kräfte zu Gebote. Helft mir, ach helft mir aus meiner verfluchten, peinlichen Lage. O Freiheit, goldene Freiheit, wer schätzt dich mehr als der, der im Käfig sitzt? Sind seine Stäbe auch von Gold? Celionati lachte laut auf, dann aber sprach er: Seht, Giglio, das habt ihr alles eurer verfluchten Narrheit, euren tollen Einbildungen zu verdanken. Wer heißt euch in abgeschmackter Mummerei den Palast Pistoja betreten? Wie möget ihr euch einschleichen in eine Versammlung, zu der ihr nicht geladen? Wie, rief Giglio, den schönsten aller Anzüge, den einzigen, in dem ich mich vor der angebeteten Prinzessin würdig zeigen konnte, den nennt ihr abgeschmackte Mummerei? Eben, erwiderte Celionati, eben euer schöner Anzug ist schuld daran, dass man euch so behandelt hat. Aber bin ich denn ein Vogel? Rief Giglio voll Unmut und Zorn. Allerdings, fuhr Celionati fort, haben die Damen euch für einen Vogel gehalten, und zwar für einen solchen, auf dessen Besitz sie ganz versessen sind, nämlich für einen Gelbschnabel. O Gott, sprach Giglio ganz außer sich, ich, der Giglio Fava, der berühmte tragische Held, der weiße Mohr, ich, ein Gelbschnabel. Nun, Signor Giglio, rief Celionati, fasst nur Geduld, schlaft, wenn ihr könnt, recht sanft und ruhig. Wer weiß, was der kommende Tag euch Gutes bringt. Habt Barmherzigkeit, schrie Giglio, habt Barmherzigkeit, Signor Celionati, befreit mich aus diesem verfluchten Kerker. Nimmermehr betret ich wieder den verwünschten Palast Pistoja. Eigentlich, erwiderte der Ciarlatano, eigentlich habt ihr es gar nicht um mich verdient, dass ich mich eurer annehme, da ihr alle meine guten Lehren verschmäht und euch meinem Todfeinde, dem Abbate Chiari, in die Arme werfen wollt, der euch, ihr möget es nur wissen, durch schnöde Afterverse, die voll Lug und Trug sind, in dies Unglück gestürzt hat. Doch ihr seid eigentlich ein gutes Kind, und ich bin ein ehrlicher und weichmütiger Narr, das habe ich schon oft bewiesen, darum will ich euch retten. Ich hoffe dagegen, dass ihr mir morgen eine neue Brille und ein Exemplar des assyrischen Zahns abkaufen werdet. Alles kaufe ich euch ab, was ihr wollt, nur Freiheit, Freiheit schafft mir, ich bin schon beinahe erstickt. So sprach Giglio, und auf einer unsichtbaren Leiter stieg der Ciarlatano zu ihm herauf, öffnete eine große Klappe des Käfichts, durch die Öffnung drängte mit Mühe sich der unglückselige Gelbschnabel. Doch in dem Augenblick erhob sich im Palast ein verwirrtes Getöse, und widerwärtige Stimmen quiekten und plärrten durcheinander. »Alle Geister«, rief Celionati, »man merkt eure Flucht. Giglio, macht, dass ihr fortkommt.« Mit der Kraft der Verzweiflung drängte sich Giglio vollends durch, warf sich rücksichtslos auf die Straße, raffte sich, da er durchaus nicht den mindesten Schaden genommen, auf und rannte in voller Furie von dannen. »Ja«, rief er ganz außer sich, als er, in seinem Stübchen angekommen, den närrischen Anzug erblickte, in dem er mit seinem Ich gekämpft. »Ja, der tolle Unhold, der dort körperlos liegt, das ist mein Ich. Und diese prinzlichen Kleider, die hat der finstre Dämon dem Gelbschnabel gestohlen und mir anvexiert, damit die schönsten Damen in unseliger Täuschung mich selbst für den Gelbschnabel halten sollen. Ich rede Unsinn, ich weiß es, aber das ist recht, denn ich bin eigentlich toll geworden, weil der Ich keinen Körper hat.

als der laut gewordene traum in den du versunken und erwiderte giacinta indem sie sich vom sessel erhob und wie ein fröhliches kind in die händchen klatschte und wenn es denn wirklich so wäre gliche ich denn nicht eben deshalb dem anmutigen zauberbilde von dem ihr eben laset und daß ihr's nur wißt worte des prinzen waren es die als ihr aus giglios buch etwas vorlesen wolltet willkürlos über eure lippen flossen. Ende von sechstes Kapitel. Kapitel 7 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Siebentes Kapitel. Wie einem jungen, artigen Menschen auf dem Café Greco abscheuliche Dinge zugemutet wurden, ein Impresario Reue empfand und ein Schauspielermodell an Trauerspielen des Abate Chiari starb. Chronischer Dualismus und der Doppelprinz, der in die Quere dachte. Wie jemand eines Augenübels halber verkehrt sah, sein Land verlor und nicht spazieren ging. Zank, Streit und Trennung. Unmöglich wird sich der geneigte Leser darüber beschweren können, dass der Autor ihn in dieser Geschichte durch zu weite Gänge hin und her ermüde. In einem kleinen Kreise, den man mit wenigen hundert Schritten durchmisst, liegt alles hübsch beisammen, der Korso, der Palast Pistoja, der Café Greco und so weiter, und den geringen Sprung nach dem Lande Urdargarten abgerechnet, bleibt es immer bei jenem kleinen, leicht zu durchwandelnden Kreise. So bedarf es jetzt nur weniger Schritte, und der geneigte Leser befindet sich wieder in dem Café Greco, wo, es sind erst vier Kapitel her, der Marktschreier Celionati deutschen Jünglingen die wunderliche und wunderbare Geschichte von dem Könige Ophioch und der Königin Liris erzählte. Also, in dem Café Greco saß ganz einsam ein junger, hübscher, artig gekleideter Mensch und schien in tiefe Gedanken versunken, so daß er erst, nachdem zwei Männer, die unterdessen hineingetreten und sich ihm genaht, zwei-, dreimal hintereinander gerufen hatten, »Signor, Signor, mein bester Signor«, wie aus dem Traum erwachte und mit höflich vornehmem Anstande fragte, was den Herren zu Diensten stehe. Der Abate Chiari, es ist nämlich zu sagen, dass die beiden Männer niemand anders waren als eben der Abate Chiari, der berühmte Dichter des noch berühmteren Weißen Mohren und jener Impresario, der das Trauerspiel mit der Farce vertauscht. Der Abate Chiari begann alsbald: »Mein bester Signor Giglio, wie kommt es, dass ihr euch gar nicht mehr sehen lasset, dass man euch mühsam aufsuchen muß durch ganz Rom? Seht hier einen reuigen Sünder, den die Kraft, die Macht meines Worts bekehrt hat, der alles Unrecht, das er euch angetan, wieder gut machen, der euch allen Schaden reichlich ersetzen will?« »Ja«, nahm der Impresario das Wort, »ja, Signor Giglio, ich bekenne frei meinen Unverstand, meine Verblendung. Wie war es möglich, dass ich euer Genie verkennen, dass ich nur einen Augenblick daran zweifeln konnte, in euch allein meine ganze Stütze zu finden? Kehrt zurück zu mir, empfangt auf meinem Theater aufs Neue die Bewunderung, den lauten stürmischen Beifall der Welt.« Ich weiß nicht, erwiderte der junge, artige Mensch, indem er beide, den Abbate und den Impresario, ganz verwundert anblickte, ich weiß nicht, meine Herren, was ihr eigentlich von mir wollt. Ihr redet mich mit einem fremden Namen an, ihr sprecht von mir ganz unbekannten Dingen, ihr tut, als wäre ich euch bekannt, unerachtet ich mich kaum erinnere, euch jemals in meinem Leben gesehen zu haben. Recht, sprach der Impresario, dem die hellen Tränen in die Augen kamen, recht tust du, Giglio, mich so schnöde zu behandeln, so zu tun, als ob du mich gar nicht kenntest, denn ein Esel war ich, als ich dich fortjagte von den Brettern. Doch, Giglio, sei nicht unversöhnlich, mein Junge, her die Hand! Denkt, fiel der Abbate dem Impresario in die Rede, denkt, guter Signor Giglio, an mich, an den weißen Mohren, und daß ihr denn doch auf andere Weise nicht mehr Ruhm und Ehre einernten könnet, als auf der Bühne dieses wackern Mannes, der den Arlecchino samt seinem ganzen saubern Anhang zum Teufel gejagt und aufs Neue das Glück errungen hat, Trauerspiele von mir zu erhalten und aufzuführen. »Signor Giglio«, sprach der Impresario weiter, »ihr sollt selbst euern Gehalt bestimmen, ja, ihr sollt selbst nach freier Willkür euern Anzug zum weißen Mohren wählen, und es soll dabei mir auf ein paar Ellen unechter Tressen, auf ein Päckchen Flittern mehr, durchaus nicht ankommen.« »Und ich sage euch«, rief der junge Mensch, »dass alles, was ihr da vorbringt, mir unauflösbares Rätsel ist und bleibt.« »Ha«, schrie nun der Impresario voller Wut, »ha, ich verstehe euch, Signor Giglio Fava, ich verstehe euch ganz, ich verstehe euch ganz, ich weiß nun alles. Der verfluchte Satan von, nun, ich mag seinen Namen nicht nennen, damit nicht Gift auf meine Lippen komme, der hat euch gefangen in seinen Netzen, der hält euch fest in seinen Klauen. Ihr seid engagiert, ihr seid engagiert, aber ha, ha, ha, zu spät werdet ihr es bereuen, wenn ihr bei dem Schuft, bei dem erbärmlichen Schneidermeister, den ein toller Wahnsinn lächerlichen Dünkels treibt, wenn ihr bei dem...« »Ich bitte euch«, unterbrach der junge Mensch den zornigen Impresario, »ich bitte euch, bester Signor, geratet nicht in Hitze, bleibet fein gelassen. Ich errate jetzt das ganze Missverständnis. Nicht wahr, ihr haltet mich für einen Schauspieler namens Giglio Fava, der, wie ich vernommen, ehemals in Rom als ein vortrefflicher Schauspieler geglänzt haben soll, unerachtet er im Grunde niemals was getaugt hat.« Beide, der Abbate und der Impresario, starrten den jungen Menschen an, als erblickten sie ein Gespenst. »Wahrscheinlich«, fuhr der junge Mensch fort, »wahrscheinlich waret ihr, meine Herren, von Rom abwesend und kehrtet erst in diesem Augenblick zurück, denn sonst würd es mich Wunder nehmen, dass ihr das nicht vernommen haben solltet, wovon ganz Rom spricht. Leid sollte es mir tun, wenn ich der Erste wäre, von dem ihr erfahret, dass jener Schauspieler Giglio Fava, den ihr sucht und der euch so wert zu sein scheint, gestern auf dem Korso im Zweikampf niedergestoßen wurde. Ich selbst bin nur zu sehr von seinem Tode überzeugt.« »O schön«, rief der Abbate, »o schön, o über alle Maßen schön und herrlich! Also das war der berühmte Schauspieler Giglio Fava, den ein unsinniger, fratzenhafter Kerl gestern niederstieß, daß er beide Beine in die Höhe kehrte? Wahrlich, mein bester Signor, ihr müßt Fremdling in Rom und wenig bekannt sein mit unseren Karnevalsspäßen, denn sonst würdet ihr es wissen, daß die Leute, als sie den vermeintlichen Leichnam aufheben und forttragen wollten, nur ein hübsches, aus Pappendeckel geformtes Modell in Händen hatten, worüber denn das Volk ausbrach in ein unmäßiges Gelächter. Mir ist, sprach der junge Mensch weiter, mir ist unbekannt, inwiefern der tragische Schauspieler Giglio Fava nicht wirklich Fleisch und Blut hatte, sondern nur aus Pappendeckel geformt war. Gewiß ist es aber, daß sein ganzes Inneres bei der Sektion mit Rollen aus den Trauerspielen eines gewissen Abbate Chiari erfüllt gefunden wurde und daß die Ärzte nur der schrecklichen Übersättigung, der völligen Zerrüttung aller verdauenden Prinzipe durch den Genuß gänzlich kraft- und saftloser Nährmittel die Tödlichkeit des Stoßes, den Giglio Fava vom Gegner erhalten, zuschrieben. Bei diesen Worten des jungen Menschen brach der ganze Kreis aus in ein schallendes Gelächter. Unvermerkt hatte sich nämlich während des merkwürdigen Gesprächs der Caffè Greco mit den gewöhnlichen Gästen gefüllt und vornehmlich waren es die deutschen Künstler, die einen Kreis um die Sprechenden geschlossen. War erst der Impresario in Zorn geraten, so brach nun bei dem Abbate noch viel Ärger die innere Wut aus. »Ha!« schrie er, »ha, Giglio Fava! Darauf hattet ihr es abgesehen! Euch verdanke ich allen Skandal auf dem Korso! Wartet, meine Rache soll euch treffen, zerschmettern!« Da nun aber der beleidigte Poet ausbrach in niedrige Schimpfwörter und sogar Miene machte, mit dem Impresario gemeinschaftlich den jungen artigen Menschen anzupacken, so erfassten die deutschen Künstler beide und warfen sie ziemlich unsanft zur Türe heraus, so daß sie blitzschnell bei dem alten Celionati vorüberflogen, der soeben eintreten wollte und der ihnen ein »glückliche Reise« nachrief. Sowie der junge, artige Mensch den Ciarlatano gewahrte, ging er schnell auf ihn los, nahm ihn bei der Hand, führte ihn in eine entfernte Ecke des Zimmers und begann: »Wäret ihr doch nur früher gekommen, bester Signor Celionati, um mich von zwei Überlästigen zu befreien, die mich durchaus für den Schauspieler Giglio Fava hielten, den ich, ach, ihr wisst es ja, gestern in meinem unglücklichen Paroxysmus auf dem Korso niederstieß und die mir allerlei abscheuliche Dinge zumuteten. Sagt mir, bin ich denn wirklich jenem Fava so ähnlich, dass man mich für ihn ansehen kann?« »Zweifelt«, erwiderte der Ciarlatano höflich, ja beinahe ehrerbietig grüßend, »zweifelt nicht, gnädigster Herr, dass ihr, was eure angenehmen Gesichtszüge betrifft, in der Tat jenem Schauspieler ähnlich genug sehet. Und es war daher sehr geraten, euern Doppeltgänger aus dem Wege zu räumen, welches ihr sehr geschickt anzufangen wusstet. Was aber den albernen Abbate Chiari samt seinem Impresario betrifft, so rechnet ganz auf mich, mein Prinz. Ich werde euch allen Anfechtungen, die eure vollkommene Genesung aufhalten könnten, zu entziehen wissen. Es ist nichts leichter, als einen Schauspieldirektor mit einem Schauspieldichter dermaßen zu entzweien, dass sie grimmig aufeinander losgehen und im wütenden Kampf einander auffressen, wie jene beiden Löwen, von denen nichts übrig blieb, als die beiden Schweife, die, schreckliches Denkmal verübten Mords, auf dem Kampfplatz gefunden wurden. Nehmt euch doch ja nicht eure Ähnlichkeit mit dem Trauerspieler aus Pappendeckel zu Herzen. Denn soeben vernehme ich, dass die jungen Leute dort, die euch von euren Verfolgern befreiten, ebenfalls glauben, ihr wäret nun einmal kein anderer als eben der Giglio Fava.« »O«, sprach der junge artige Mensch leise, »o, mein bester Signor Celionati, verratet doch nur um des Himmels willen nicht, wer ich bin. Ihr wisst es ja, warum ich so lange verborgen bleiben muß, bis ich völlig genesen. Seid, erwiderte der Charlatan, seid unbesorgt, mein Prinz, ich werde, ohne euch zu verraten, so viel von euch sagen, als nötig ist, um die Achtung und Freundschaft jener jungen Leute zu gewinnen, ohne dass es ihnen einfallen darf, zu fragen, wes Namens und Standes ihr seid. Tut fürs Erste so, als wenn ihr uns gar nicht beachtetet, schaut zum Fenster heraus oder leset Zeitungen, dann könnet ihr euch später in unser Gespräch mischen. Damit euch aber das, was ich spreche, gar nicht geniert, werde ich in der Sprache reden, die eigentlich nur für die Dinge passt, die euch und eure Krankheit betreffen und die ihr zur Zeit nicht versteht. Signor Celionati nahm, wie gewöhnlich, Platz unter den jungen Deutschen, die noch unter lautem Lachen davon redeten, wie sie den Abbate und den Impresario, als sie dem jungen, artigen Mann zu Leibe gewollt, in möglichster Eile hinausbefördert hätten. Mehrere fragten dann den Alten, ob es denn nicht wirklich der bekannte Schauspieler Giglio Fava sei, der dort zum Fenster hinauslehne, und als dieser es verneint und vielmehr erklärt, dass es ein junger Fremder von hoher Abkunft sei, meinte der Maler Franz Reinhold, der geneigte Leser hat ihn schon in dem dritten Kapitel gesehen und gehört, dass er es gar nicht begreifen könne, wie man eine Ähnlichkeit zwischen jenem Fremden und dem Schauspieler Giglio Fava finden wollte. Zugeben müsse er, dass Mund, Nase, Stirn, Auge, Wuchs beider sich in der äußern Form gleichen könnten. Aber der geistige Ausdruck des Antlitzes, der eigentlich die Ähnlichkeit erst schaffe und den die mehrsten Porträtmaler oder vielmehr Gesichtabschreiber nicht aufzufassen und daher wahrhaft ähnliche Bilder zu liefern niemals vermöchten, eben dieser Ausdruck sei zwischen beiden so himmelweit verschieden, dass er seinerseits den Fremden nie für den Giglio Fava gehalten hätte. Der Fava habe eigentlich ein nichtssagendes Gesicht, wogegen in dem Gesicht des Fremden etwas Seltsames liege, dessen Bedeutung er selbst nicht verstehe. Die jungen Leute forderten den alten Charlatan auf, ihnen wiederum etwas, das der wunderbaren Geschichte von dem König Ophioch und der Königin Liris gliche, die ihnen überaus wohlgefallen, oder vielmehr den zweiten Teil dieser Geschichte selbst vorzutragen, den er ja von seinem Freunde, dem Zauberer Ruffiamonte oder Hermod, im Palast Pistoja erfahren haben müsse. »Was«, rief der Charlatan, »was zweiter Teil, hab ich denn neuerdings plötzlich innegehalten, mich geräuspert und dann mich verbeugend gesagt, die Fortsetzung folgt künftig? Und überdem hat mein Freund, der Zauberer Ruffiamonte, den weitern Verlauf jener Geschichte bereits vorgelesen im Palast Pistoja. Eure Schuld ist es, und nicht die meinige, dass ihr das Kollegium versäumtet, dem auch, wie es jetzt Mode ist, wissbegierige Damen beiwohnten. Und sollte ich das alles jetzt noch einmal wiederholen, so würde das einer Person entsetzliche Langeweile erregen, die uns nie verlässt und die sich auch in jenem Kollegio befand, mithin schon alles weiß. Ich meine nämlich den Leser des Capriccios, Prinzessin Brambilla geheißen. Einer Geschichte, in der wir selbst vorkommen und mitspielen. Also nichts von dem Könige Ophioch und der Königin Liris und der Prinzessin Mystilis und dem bunten Vogel. Aber von mir will ich reden, wenn euch anders damit gedient ist, ihr leichtsinnigen Leute. »Warum leichtsinnig?« fragte Reinhold. »Darum«, sprach Meister Celionati auf Deutsch weiter, »weil ihr mich betrachtet wie einen, der nur eben darum da ist, euch zuweilen Märchen zu erzählen, die bloß ihrer Possierlichkeit halber possierlich klingen und euch die Zeit, die ihr daran wenden wollt, vertreiben. Aber ich sage euch, als mich der Dichter erfand, hatte er etwas ganz anders mit mir im Sinn, und wenn er es mit ansehen sollte, wie ihr mich manchmal so gleichgültig behandelt, könnte er gar glauben, ich sei ihm aus der Art geschlagen. Nun genug, ihr erzeigt mir alle nicht die Ehrfurcht und Achtung, die ich verdiene, meiner tiefen Kenntnisse halber. So zum Beispiel seid ihr der schnöden Meinung, daß, was die Wissenschaft der Medizin betrifft, ich ohne alles gründliche Studium Hausmittel als Arkana verkaufe und alle Krankheiten mit denselben Mitteln heilen wolle. Doch nun ist die Zeit gekommen, euch eines Bessern zu belehren. Weit, weit her, aus einem Lande so fern, daß Peter Schlemihl trotz seinen 7-Meilen-Stiefeln ein ganzes Jahr laufen müßte, um es zu erreichen, ist ein junger, sehr ausgezeichneter Mann hieher gereiset, um sich meiner hilfreichen Kunst zu bedienen, da er an einer Krankheit leidet, die wohl die seltsamste und zugleich gefährlichste genannt werden darf, die es gibt, und deren Heilung nun wirklich auf einem Arkanum beruht, dessen Besitz magische Weihe voraussetzt. Der junge Mann leidet nämlich an dem chronischen Dualismus. »Wie?« riefen alle durcheinander lachend. »Wie? Was sagt ihr, Meister Celionati? Chronischen Dualismus? Ist das erhört?« »Ich merke wohl«, sprach Reinhold, »dass ihr uns wieder etwas Tolles, Abenteuerliches auftischen wollt, und nachher bleibt ihr nicht mehr bei der Stange.« »Ei«, erwiderte der Scharlatan, »ei, mein Sohn Reinhold, du gerade solltest mir solchen Vorwurf nicht machen. Denn eben dir habe ich immer wacker die Stange gehalten, und da du, wie ich glaube, die Geschichte von dem Könige Ophioch richtig verstanden und auch wohl selbst in den hellen Wasserspiegel der Urdarquelle geschaut hast, so... Doch ehe ich weiter spreche über die Krankheit, so erfahrt ihr Herren, dass der Kranke, dessen Kur ich unternommen, eben jener junge Mann ist, der zum Fenster hinausschaut und den ihr für den Schauspieler Giglio Fava gehalten.« Alle schauten neugierig hin nach dem Fremden und kamen darin überein, daß in den übrigens geistreichen Zügen seines Antlitzes doch etwas Ungewisses, Verworrenes liege, das auf eine gefährliche Krankheit schließen lasse, welche am Ende in einem versteckten Wahnsinn bestehe. »Ich glaube«, sprach Reinhold, »ich glaube, dass ihr, Meister Celionati, mit eurem chronischen Dualismus nichts anders meint als jene seltsame Narrheit, in der das eigene Ich sich mit sich selbst entzweit, worüber denn die eigene Persönlichkeit sich nicht mehr festhalten kann.« »Nicht übel«, erwiderte der Scharlatan, »nicht übel, mein Sohn, aber dennoch fehlgeschossen. Soll ich euch aber über die seltsame Krankheit meines Patienten Rechenschaft geben, so fürchte ich beinahe, dass es mir nicht gelingen wird, euch darüber klar und deutlich zu belehren, vorzüglich, da ihr keine Ärzte seid, ich mich also jedes Kunstausdrucks enthalten muß. Nun, ich will es darauf ankommen lassen, wie es wird, und euch zuvörderst bemerklich machen, dass der Dichter, der uns erfand und dem wir, wollen wir wirklich existieren, dienstbar bleiben müssen, uns durchaus für unser Sein und Treiben keine bestimmte Zeit vorgeschrieben hat. Sehr angenehm ist es mir daher, dass ich, ohne einen Anachronismus zu begehen, voraussetzen darf, dass ihr aus den Schriften eines gewissen deutschen, sehr geistreichen Schriftstellers Kunde erhalten habt von dem doppelten Kronprinzen. Fußnote zu sehr geistreichen Schriftsteller Lichtenberg. Eine Prinzessin befand sich, um wieder mit einem dito geistreichen deutschen Schriftsteller zu reden, Fußnote zu Schriftsteller, Jean-Paul, in andern Umständen als das Land, nämlich in Gesegneten. Das Volk harrte und hoffte auf einen Prinzen. Die Prinzessin übertraf aber diese Hoffnung gerade um das Doppelte, indem sie 2 allerliebste Prinzlein gebar, die Zwillinge doch ein Einling zu nennen waren, da sie mit den Sitzteilen zusammengewachsen. unerachtet nun der hofpoet behauptete, die natur habe in einem menschlichen körper nicht raum genug gefunden für all die tugenden, die der künftige thronerbe in sich tragen solle, unerachtet die minister den über den doppelsegen etwas betretenen fürsten damit trösteten, daß vier hände doch zepter und schwert kräftiger handhaben würden als zwei, so wie überhaupt die ganze regierungssonate a quatre mains voller und kräftiger klingen würde. Ja, alles dessen unerachtet fanden sich doch Umstände genug, die manches gerechte Bedenken veranlaßten. Fürs Erste erregte schon die große Schwierigkeit, ein praktikables und zugleich zierliches Modell zu einem gewissen Stühlchen zu erfinden, die gegründete Besorgnis, wie es künftig mit der schicklichen Form des Throns aussehen würde. Ebenso vermochte eine aus Philosophen und Schneidern zusammengesetzte Kommission nur nach 365 Sitzungen die bequemste und dabei anmutigste Form der Doppelhosen herauszubringen. Was aber das Schlimmste schien, war die gänzliche Verschiedenheit des Sinns, die sich in beiden immer mehr und mehr offenbarte. War der eine Prinz traurig, so war der andere lustig, wollte der eine sitzen, so wollte der andere laufen, genug, nie stimmten ihre Neigungen überein. Und dabei konnte man durchaus nicht behaupten, der eine sei dieser, der andere jener bestimmten Gemütsart. Denn in dem Widerspiel eines ewigen Wechsels schien eine Natur hinüberzugehen in die andere, welches wohl daher kommen mußte, daß sich, nächst dem körperlichen Zusammenwachsen, auch ein geistiges offenbarte, das eben den größten Zwiespalt verursachte. Sie dachten nämlich in die Quere, so daß keiner jemals recht wußte, ob er das, was er gedacht, auch wirklich selbst gedacht oder sein Zwilling. Und hieß das nicht Konfusion, so gibt es keine. Nehmt ihr nur an, daß einem Menschen solch ein in die Quere denkender Doppelprinz im Leibe sitzt, als Materia peccans, so habt ihr die Krankheit heraus, von der ich rede und deren Wirkung sich vornehmlich dahin äußert, daß der Kranke aus sich selber nicht klug wird. Indessen hatte sich der junge Mensch unvermerkt der Gesellschaft genähert, und da nun alle schweigend den Charlatan anblickten, als erwarteten sie, daß er fortfahren werde, begann er, nachdem er sich höflich verbeugt: »Ich weiß nicht, meine Herren, ob es euch recht ist, wenn ich mich in eure Gesellschaft mische. Man hat mich wohl sonst überall gern, wenn ich ganz gesund bin und munter, aber gewiß hat euch Meister Celionati so viel Wunderliches von meiner Krankheit erzählt, daß ihr nicht wünschen werdet, von mir selbst belästigt zu werden. Reinhold versicherte im Namen aller, daß der neue Gast ihnen willkommen, und der junge Mensch nahm Platz in dem Kreise. Der Charlatan entfernte sich, nachdem er dem jungen Menschen nochmals eingeschärft hatte, doch ja die vorgeschriebene Diät zu halten. Es geschah, wie immer es zu geschehen pflegt, daß man sofort über den, der das Zimmer verlassen, zu sprechen begann und vorzüglich den jungen Menschen über seinen abenteuerlichen Arzt befragte. Der junge Mensch versicherte, daß Meister Celionati sehr schöne Schulkenntnisse erworben, auch in Halle und Jena mit Nutzen Collegia gehört, so daß man ihm vollkommen vertrauen könne. Auch sonst sei es seiner Meinung nach ein ganz hübscher, leidlicher Mann, der nur den einzigen, freilich sehr großen Fehler habe, oftmals zu sehr ins Allegorische zu fallen, welches ihm denn wirklich schade. Gewiß habe Meister Celionati auch von der Krankheit, die er zu heilen unternommen, sehr abenteuerlich gesprochen. Reinhold erklärte, wie, nach des Charlatans Ausspruch, ihm, dem jungen Menschen, ein doppelter Kronprinz im Leibe sitze. Seht, sprach nun der junge Mensch anmutig lächelnd, seht ihr es wohl, meine Herren, das ist nun wieder eine pure Allegorie, und doch kennt Meister Celionati meine Krankheit sehr genau, und doch weiß er, daß ich nur an einem Augenübel leide, welches ich mir durch zu frühzeitiges Brillentragen zugezogen. Es muß sich etwas in meinem Augenspiegel verrückt haben. Denn ich sehe leider meistens alles verkehrt, und so kommt es, daß mir die ernsthaftesten Dinge oft ganz ungemein spaßhaft und umgekehrt die spaßhaftesten Dinge oft ganz ungemein ernsthaft vorkommen. Das aber erregt mir oft entsetzliche Angst und solchen Schwindel, daß ich mich kaum aufrecht erhalten kann. Hauptsächlich, meint Meister Celionati, komme es zu meiner Genesung darauf an, daß ich mir häufige starke Bewegung mache, aber du lieber Himmel, wie soll ich das anfangen? Nun, rief einer, da ihr, bester Signor, wie ich sehe, ganz gesund auf den Beinen seid, so weiß ich doch. In dem Augenblick trat eine, dem geneigten Leser, schon bekannt gewordene Person herein, der berühmte Schneidermeister Bescapi. Bescapi ging auf den jungen Menschen los, verbeugte sich sehr tief und begann: »Mein gnädigster Prinz!« »Gnädigster Prinz!« riefen alle durcheinander und blickten den jungen Menschen mit Erstaunen an. Der aber sprach mit ruhiger Miene: »Mein Geheimnis hat wider meinen Willen der Zufall verraten. Ja, meine Herren, ich bin wirklich ein Prinz und noch dazu ein Unglücklicher, da ich vergebens nach dem herrlichen, mächtigen Reich trachte, das mein Erbteil. Sagt ich daher zuvor, daß es nicht möglich sei, mir die gehörige Bewegung zu machen, so kommt es daher, weil es mir gänzlich an Land, mithin an Raum dazu mangelt. Eben daher, weil ich in solch kleinem Behältnis eingeschlossen, verwirren sich auch die vielen Figuren und schießen und Kopfkegeln durcheinander, so daß ich zu keiner Deutlichkeit gelange, welches ein sehr übles Ding ist, da ich meiner innersten, eigentlichsten Natur nach nur im Klaren existieren kann. Durch die Bemühungen meines Arztes sowie dieses würdigsten aller würdigen Minister glaube ich aber mittels eines erfreulichen Bündnisses mit der schönsten der Prinzessinnen wieder gesund, groß und mächtig zu werden, wie ich es eigentlich sein sollte. Feierlichst lade ich euch, meine Herren, ein, mich in meinen Staaten, in meiner Hauptstadt zu besuchen. Ihr werdet finden, daß ihr dort ganz eigentlich zu Hause gehört und mich nicht verlassen wollen, weil ihr nur bei mir ein wahres Künstlerleben zu führen vermöget. Glaubt nicht, beste Herren, daß ich den Mund zu voll nehme, daß ich ein eitler Prahlhans bin. Lasst mich nur erst wieder ein gesunder Prinz sein, der seine Leute kennt, sollten sie sich auch auf den Kopf stellen, so werdet ihr erfahren, wie gut ich es mit euch allen meine. Ich halte Wort, so wahr ich der assyrische Prinz Cornelio Chiapperi bin. Namen und Vaterland will ich euch vor der Hand verschweigen. Ihr erfahret beides zur rechten Zeit. Nun muß ich mich mit diesem vortrefflichen Minister über einige wichtige Staatsangelegenheiten beraten, dann aber bei der Narrheit einsprechen und, durch den Hof wandelnd, nachsehen, ob den Mistbeeten einige gute Witzwörter entkeimt sind. Damit faßte der junge Mensch den Schneidermeister unter den Arm, und beide zogen ab. »Was sagt ihr«, sprach Reinhold, »was sagt ihr, Leute, zu dem allem? Mich will es bedünken, als hetze das bunte Maskenspiel eines tollen, märchenhaften Spaßes allerlei Gestalten in immer schnelleren und schnelleren Kreisen dermaßen durcheinander, daß man sie gar nicht mehr zu erkennen, gar nicht mehr zu unterscheiden vermag. Doch lasst uns Masken nehmen und nach dem Korso gehen. Ich ahne, daß der tolle Kapitän Pantalon, der gestern den wütenden Zweikampf bestand, sich heute wieder sehen lassen und allerlei Abenteuerliches beginnen wird.« Reinhold hatte recht. Der Capitan Pantalon schritt sehr gravitätisch, wie noch in der glänzenden Glorie seines gestrigen Sieges, den Korso auf und nieder, ohne aber irgend Tolles zu beginnen, wie sonst, wiewohl eben seine grenzenlose Gravität ihm beinahe noch ein komischeres Ansehen gab, als er es sonst behauptete. Der geneigte Leser erriet es schon früher, weiß es aber jetzt mit Bestimmtheit, wer unter dieser Maske steckt. Niemand anders nämlich als der Prinz Cornelio Chiapperi, der glückselige Bräutigam der Prinzessin Brambilla. Und die Prinzessin Brambilla? Ja, sie selbst mußte wohl die schöne Dame sein, die, die Wachsmaske vor dem Gesicht, in reichen, prächtigen Kleidern majestätisch in dem Korso wandelte. Die Dame schien es abgesehen zu haben auf den Capitan Pantalon, denn geschickt wußte sie ihn einzukreisen, so daß es schien, er könne ihr nicht ausweichen, und doch wand er sich heraus und setzte seinen gravitätischen Spaziergang fort. Endlich aber, als er eben im Begriff stand, mit einem raschen Schritt vorzuschreiten, faßte ihn die Dame beim Arme und sprach mit süßer, lieblicher Stimme: »Ja, ihr seid es, mein Prinz, euer Gang und die eures Standes würdige Kleidung, nie truget ihr eine schönere, haben euch verraten. O, sagt, warum flieht ihr mich? Erkennet ihr nicht euer Leben, euer Hoffen in mir?« »Ich weiß«, sprach der Capitan Pantalon, »ich weiß in der Tat nicht recht, wer ihr seid, schöne Dame. Oder vielmehr, ich wage es nicht zu erraten, da ich so oft schnöder Täuschung erlegen. Prinzessinnen verwandelten sich vor meinen Augen in Putzmacherinnen, Komödianten in Pappendeckelfiguren, und dennoch hab ich beschlossen, länger keine Illusion und Phantasterei zu ertragen, sondern beide schonungslos zu vernichten, wo ich sie treffe.« »So macht«, rief die Dame erzürnt, »so macht mit euch selbst den Anfang, denn ihr selbst, mein werter Signor, seid weiter gar nichts als eine Illusion.« »Doch nein«, fuhr die Dame sanft und zärtlich fort, »doch nein, geliebter Cornelio, du weißt, welch eine Prinzessin dich liebt, wie sie aus fernen Landen hergezogen ist, dich aufzusuchen, dein zu sein. Und hast du denn nicht geschworen, mein Ritter zu bleiben? Sprich, Geliebter!« Die Dame hatte aufs neue Pantalons Arm gefasst, der hielt ihr aber seinen spitzen Hut entgegen, zog sein breites Schwert an und sprach: »Seht her! Herab ist das Zeichen meiner Ritterschaft, herunter sind die Hahnfedern von meinem offnen Helm. Ich habe den Damen meinen Dienst aufgekündigt, denn sie lohnen alle mit Undank und Untreue.« »Was sprecht ihr?« rief die Dame zürnend, »seid ihr wahnsinnig?« »Leuchtet«, sprach der Capitan Pantalon weiter, »leuchtet mich nur an mit dem funkelnden Demant da auf eurer Stirne. Weht mir nur entgegen mit der Feder, die ihr dem bunten Vogel ausgerupft. Ich widerstehe jedem Zauber und weiß es und bleibe dabei, dass der alte Mann in der Zobelmütze recht hat, dass mein Minister ein Esel ist und dass die Prinzessin Brambilla einem miserablen Schauspieler nachläuft.« »Hoho«, rief die Dame noch zorniger als vorher, »hoho, wagt ihr es, aus diesem Ton mit mir zu sprechen, so will ich euch nur sagen, dass, wenn ihr ein trauriger Prinz sein wollt, mir jener Schauspieler, den ihr erbärmlich nennt und den ich mir, ist er auch zur Zeit auseinandergenommen, immer wieder zusammennähen lassen kann, noch immer viel werter erscheint als ihr. Geht doch fein zu eurer Putzmacherin, zu der kleinen Giacinta Soardi, der ihr ja sonst, wie ich höre, auch nachgelaufen seid, und erhebt sie auf euren Thron, den irgendwo hinzustellen es euch noch gänzlich an einem Stückchen Land mangelt. Gott befohlen für jetzt!« Damit ging die Dame raschen Schrittes von dannen, indem der Capitan Pantalon ihr mit kreischendem Ton nachrief: »Stolze Ungetreue! So belohnst du meine innige Liebe! Doch ich weiß mich zu trösten!« Ende von siebtes Kapitel. Kapitel 8 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Achtes Kapitel. Wie der Prinz Cornelio Chiapperi sich nicht trösten konnte, der Prinzessin Brambilla samt Pantoffel küßte, beide dann aber eingefangen wurden in Filet. Neue Wunder des Palastes Pistoja. Wie zwei Zauberer auf Straußen durch den Urdarsee ritten und Platz nahmen in der Lotosblume. Die Königin Mystilis. Wie bekannte Leute wieder auftreten und das Capriccio Prinzessin Brambilla genannt ein fröhliches Ende erreicht. Es schien indessen, als wenn Freund Capitan Pantalon oder vielmehr der assyrische Prinz Cornelio Chiapperi, denn der geneigte Leser weiß doch nun einmal, dass in der tollen, fratzenhaften Maske eben niemand anders steckte als diese verehrte fürstliche Person. Ja, es schien, als ob er sich ganz und gar nicht zu trösten gewusst hätte. Denn anderes Tages klagte er laut auf dem Korso, dass er die schönste der Prinzessinnen verloren und dass er, fände er sie gar nicht wieder, sich in heller Verzweiflung sein hölzernes Schwert durch den Leib rennen wolle. Da aber bei diesem Weh sein Gebärdespiel das possierlichste war, das man sehen konnte, so fehlte es nicht, dass er sich bald von Masken aller Art umringt sah, die ihre Lust an ihm hatten. »Wo ist sie?« rief er mit kläglicher Stimme. »Wo ist sie geblieben, meine holde Braut, mein süßes Leben? Habe ich darum mir meinen schönsten Backzahn ausreißen lassen von Meister Celionati, bin ich deshalb mir selbst nachgelaufen aus einem Winkel in den andern, um mich aufzufinden? Ja, habe ich darum mich wirklich aufgefunden, um ohne alles Besitztum an Liebe und Lust und gehöriger Länderei ein armseliges Leben dahin zu schmachten? Leute, weiß einer von euch, wo die Prinzessin steckt, so öffne er das Maul und sag es mir und lasse mich nicht hier so lamentieren unnützerweise, oder laufe hin zu der Schönsten und verkünde ihr, dass der treueste aller Ritter, der schmuckste aller Bräutigame, hier vor lauter Sehnsucht, vor inbrünstigem Verlangen, hinlänglich wüte und daß in den Flammen seines Liebesgrimms ganz Rom, ein zweites Troja, aufgehen könnte, wenn sie nicht alsbald komme und mit den feuchten Mondesstrahlen ihrer holdseligen Augen die Glut lösche.« Das Volk schrie ein unmäßiges Gelächter auf, aber eine gellende Stimme rief dazwischen: »Verrückter Prinz, meint ihr, dass euch die Prinzessin Brambilla entgegenkommen soll? Habt ihr den Palast Pistoja vergessen?« »Hoho«, erwiderte der Prinz, »schweigt, vorwitziger Gelbschnabel, seid froh, dass ihr dem Käficht entronnen. Leute, schaut mich an und sagt, ob nicht ich der eigentliche bunte Vogel bin, der in Filetnetzen gefangen werden soll!" Das Volk erhob abermals ein unmäßiges Gelächter, doch in demselben Augenblick stürzte der Capitan Pantalon, wie ganz außer sich, wieder auf die Knie, denn vor ihm stand sie selbst, die Schönste, in voller Pracht aller Holdseligkeit und Anmut und in denselben Kleidern, wie sie sich zum ersten Mal auf dem Korso hatte blicken lassen, nur daß sie statt des Hütleins ein herrlich funkelndes Diadem auf der Stirne trug, aus dem bunte Federn emporstiegen. »Dein bin ich!« rief der Prinz im höchsten Entzücken. »Dein bin ich nun ganz und gar. Sieh diese Federn auf meiner Sturmhaube. Sie sind die weiße Fahne, die ich aufgesteckt, das Zeichen, dass ich mich dir, du himmlisches Wesen, ergebe rücksichtslos auf Gnad und Ungnade.« »So mußt es kommen«, erwiderte die Prinzessin, »unterwerfen mußtest du dich mir, der reichen Herrscherin, denn sonst fehlte es dir ja an der eigentlichen Heimat, und du bliebst ein miserabler Prinz. Doch schwöre mir jetzt ewige Treue bei diesem Symbol meiner unumschränkten Regentschaft.« Damit zog die Prinzessin einen kleinen, zierlichen Samtpantoffel hervor und reichte ihn dem Prinzen hin, der ihn, nachdem er feierlich der Prinzessin ewige, unwandelbare Treue geschworen, so wahr er zu existieren gedenke, dreimal küßte. Sowie dieses geschehen, erscholl ein lautes, durchdringendes »Brambure bilbal a la monza kikiburva son ton«. Das Paar war umringt von jenen in reiche Talare verhüllten Damen, die, wie der geneigte Leser sich erinnern wird, im ersten Kapitel eingezogen in den Palast Pistoja und hinter denen die 12 reich gekleideten Mohren standen, welche aber statt der langen Spieße hohe, wunderbar glänzende Pfauenfedern in den Händen hielten, die sie in den Lüften hin und her schwangen. Die Damen warfen aber Filetschleier über das Paar, die, immer dichter und dichter, es zuletzt verhüllten in tiefe Nacht. Als nun aber unter lautem Klang von Hörnern, Zimbeln und kleinen Pauken die Nebel des Filets hinabfielen, befand sich das Paar in dem Palast Pistoja, und zwar in demselben Saal, in den vor wenigen Tagen der vorwitzige Schauspieler Giglio Fava eindrang. Aber herrlicher, viel herrlicher sah es jetzt in diesem Saal aus als damals. Denn statt der einzigen Ampel, die den Saal erleuchtete, hingen jetzt wohl 100 ringsumher, so daß alles ganz und gar in Feuer zu stehen schien. Die Marmorsäulen, welche die hohe Kuppel trugen, waren mit üppigen Blumenkränzen umwunden. Das seltsame Laubwerk der Decke, man wußte nicht, waren es bald bunt gefiederte Vögel, bald anmutige Kinder, bald wunderbare Tiergestalten, die darin verflochten, schien sich lebendig zu regen, und aus den Falten der goldenen Draperie des Thronhimmels leuchteten bald hier, bald dort freundlich lachende Antlitze holder Jungfrauen hervor. Die Damen standen, wie damals, aber noch prächtiger gekleidet, im Kreise ringsumher, machten aber nicht Filet, sondern streuten, bald aus goldenen Vasen herrliche Blumen in den Saal, bald schwangen sie Rauchfässer, aus denen ein köstlicher Geruch empordampfte. Auf dem Throne standen aber in zärtlicher Umarmung der Zauberer Ruffiamonte und der Fürst Bastianello di Pistoja. daß dieser kein anderer war als eben der marktschreier celionati, darf kaum gesagt werden. Hinter dem fürstlichen Paar, das heißt hinter dem Prinzen Cornelio Chiapperi und der Prinzessin Brambilla, stand ein kleiner Mann in einem sehr bunten Talar und hielt ein saubres Elfenbeinkästchen in den Händen, dessen Deckel offen stand und in dem nichts weiter befindlich als eine kleine funkelnde Nähnadel, die er mit sehr heiterem Lächeln unverwandt anblickte. Der Zauberer Ruffiamonte und der Fürst Bastianello di Pistoja ließen endlich ab von der Umarmung und drückten sich nur noch was weniges die Hände. Dann aber rief der Fürst mit starker Stimme den Straußen zu: »Heda, ihr guten Leute, bringt doch einmal das große Buch herbei, damit mein Freund hier, der ehrliche Ruffiamonte, fein ablese, was noch zu lesen übrig.« Die Strauße hüpften, mit den Flügeln schlagend, von dannen und brachten das große Buch, das sie einem knienden Mohren auf den Rücken legten und dann aufschlugen. Der Magus, der, unerachtet seines langen weißen Barts, ungemein hübsch und jugendlich aussah, trat hinan, räusperte sich und las folgende Verse: »Italien, Land des heitrer Sonnenhimmel, der Erdelust in reicher Blüt entzündet. O schönes Rom, wo lustiges Getümmel zur Maskenzeit den Ernst vom Ernst entbindet. Es gaukeln froh der Phantasei Gestalten auf bunter Bühne klein zum Ei geründet. Das ist die Welt anmut'gen Spukes walten, der Genius mag aus dem Ich gebären, das Nicht-Ich mag die eigne Brust zerspalten, den Schmerz des Seins in hohe Lust verkehren. Das Land, die Stadt, die Welt, das Ich, gefunden ist alles nun. In reiner Himmelsklarheit erkennt das Paar sich selbst, nun treu verbunden, aufstrahlet ihm des Lebens tiefe Wahrheit. Nicht mehr mit bleicher Unlust mattem Tadel betört den Sinn die überweise Narrheit. Erschlossen hat das Reich die Wundernadel des Meisters. Tolles, zauberisches Necken, dem Genius gibt's hohen Herrscheradel und darf zum Leben aus dem Traum ihn wecken. Horch, schon beginnt der Töne süßes Wogen, verstummt ist alles, ihnen zuzulauschen. Schimmernd Azur erglänzt am Himmelsbogen und ferne Quellen, Wälder, flüstern, rauschen. Geh auf, du Zauberland voll tausend Wonnen, geh auf, der Sehnsucht, Sehnsucht auszutauschen, wenn sie sich selbst erschaut im Liebesbronnen. Das Wasser schwillt, fort, stürzt euch in die Fluten, kämpft an mit Macht, bald ist der Strand gewonnen und hoch entzücken strahlt in Feuergluten. Der Magus klappte das Buch zu, aber in dem Augenblick stieg ein feuriger Dunst aus dem silbernen Trichter, den er auf dem Kopfe trug, und erfüllte den Saal mehr und mehr. Und unter harmonischem Glockengetön, Harfen- und Posaunenklang begann sich alles zu regen und wogte durcheinander. Die Kuppel stieg auf und wurde zum heitern Himmelsbogen, die Säulen wurden zu hohen Palmbäumen, der Goldstoff fiel nieder und wurde zum bunten, gleißenden Blumengrund, und der große Kristallspiegel zerfloß in einen hellen, herrlichen See. Der feurige Dunst, der aus dem Trichter des Magus gestiegen, hatte sich nun auch ganz verzogen, und kühle balsamische Lüfte wehten durch den unabsehbaren Zaubergarten voll der herrlichsten, anmutigsten Büsche und Bäume und Blumen. Stärker tönte die Musik, es ging ein frohes Jauchzen auf, tausend Stimmen sangen: Heil, hohes Heil dem schönen Urdarlande! Gereinigt, spiegelhell erglänzt sein Bronnen, zerrissen sind des Dämons Kettenbande. Plötzlich verstummte alles, Musik, Jauchzen, Gesang, in tiefem Schweigen schwangen der Magus Ruffiamonte und der Fürst Bastianello di Pistoja sich auf die beiden Strauße und schwammen nach der Lotosblume, die wie eine leuchtende Insel aus der Mitte des Sees emporragte. Sie stiegen in den Kelch dieser Lotosblume, und diejenigen von den um den See versammelten Leuten, welche ein gutes Auge hatten, bemerkten ganz deutlich, daß die Zauberer aus einem Kästchen eine sehr kleine, aber auch sehr artige Porzellanpuppe hervornahmen und mitten in den Kelch der Blume schoben. Es begab sich, daß das Liebespaar, nämlich der Prinz Cornelio Chiapperi und die Prinzessin Brambilla, aus der Betäubung erwachten, in die sie versunken, und unwillkürlich in den klaren, spiegelhellen See schauten, an dessen Ufer sie sich befanden. Doch wie sie sich in dem See erblickten, da erkannten sie sich erst, schauten einander an, brachen in ein Lachen aus, das aber nach seiner wunderbaren Art nur jenem Lachen König Ophiochs und der Königin Liris zu vergleichen war, und fielen dann im höchsten Entzücken einander in die Arme. Und sowie das Paar lachte, da, o des herrlichen Wunders, stieg aus dem Kelch der Lotosblume ein göttlich Frauenbild empor und wurde höher und höher, bis das Haupt in das Himmelblau ragte, während man gewahrte, wie die Füße in der tiefsten Tiefe des Sees festwurzelten. In der funkelnden Krone auf ihrem Haupte saßen der Magus und der Fürst, schauten hinab auf das Volk, das ganz ausgelassen, ganz trunken vor Entzücken jauchzte und schrie: Es lebe unsere hohe Königin Mystilis, während die Musik des Zaubergartens in vollen Akkorden ertönte. Und wiederum sangen tausend Stimmen: Ja, aus der Tiefe steigen Seel gewonnen und fliegen leuchtend in die Himmelsräume. Erschaut die Königin, die uns gewonnen. Das Götterhaupt umschweben süße Träume, dem Fußtritt öffnen sich die reichen Schachten. Das wahre Sein im schönsten Lebenskeime verstanden die, die sich erkannten, lachten. Mitternacht war vorüber, das Volk strömte aus den Theatern. Da schlug die alte Beatrice das Fenster zu, aus dem sie hinausgeschaut, und sprach: Es ist nun Zeit, daß ich alles bereite, denn bald kommt die Herrschaft und bringt wohl noch gar den guten Signor Bescapi mit. So wie damals, als Giglio ihr den mit Leckerbissen gefüllten Korb hinauftragen mußte, hatte die Alte heute alles eingekauft zum leckeren Mahl. Aber nicht wie damals durfte sie sich herumquälen in dem engen Loch, das eine Küche vorstellen sollte, und in dem engen, armseligen Stübchen des Signor Pasquale. Sie hatte vielmehr über einen geräumigen Herd zu gebieten und über eine helle Kammer, sowie die Herrschaft wirklich in drei bis vier nicht zu großen Zimmern, in denen mehrere hübsche Tische, Stühle und sonstiges ganz leidliches Gerät befindlich, sich sattsam bewegen konnte. Indem die Alte nun ein feines Linnen über den Tisch breitete, den sie in die Mitte des Zimmers gerückt, sprach sie schmunzelnd: es ist doch ganz hübsch von dem Signor Bescapi, daß er uns nicht allein die artige Wohnung eingeräumt, sondern uns auch mit allem Notwendigen so reichlich versorgt hat. Nun ist wohl die Armut auf immer von uns gewichen. Die Türe ging auf und hineintrat Giglio Fava mit seiner Giacinta. »Lass dich«, sprach Giglio, »lass dich umarmen, mein süßes, holdes Weib. Lass es mich dir recht aus voller Seele sagen, daß erst seit dem Augenblick, da ich mit dir verbunden, mich die reinste, herrlichste Lust des Lebens beseelt. Jedesmal, wenn ich dich, deine Smeraldinen oder andere Rollen, die der wahre Scherz geboren, spielen sehe, oder dir als Brighella, als Truffaldino oder als ein anderer humoristischer Phantast zur Seite stehe, geht mir im Innern eine ganze Welt der kecksten, sinnigsten Ironie auf und befeuert mein Spiel. Doch sage mir, mein Leben, welch ein ganz besonderer Geist war heute über dich gekommen. Nie hast du so recht aus dem Innersten heraus Blitze des anmutigsten weiblichen Humors geschleudert. Nie warst du in der kecksten, phantastischen Laune so über alle Maßen liebenswürdig. »Dasselbe«, erwiderte Giacinta, indem sie einen leichten Kuss auf Giglios Lippen drückte, »dasselbe möchte ich von dir sagen, mein geliebter Giglio. Auch du warst heute herrlicher als je und hast vielleicht selbst nicht bemerkt, dass wir unsere Hauptszene unter dem anhaltenden, gemütlichen Lachen der Zuschauer über eine halbe Stunde fort improvisierten. Aber denkst du denn nicht daran, welch ein Tag heute ist? Ahndest du nicht, in welchen verhängnisvollen Stunden die besondere Begeisterung uns erfasste? Erinnerst du dich nicht, dass es heute gerade ein Jahr her ist, da wir in den herrlichen, hellen Urdarsee schauten und uns erkannten? »Giacinta«, rief Giglio in freudigem Erstaunen, »Giacinta, was sprichst du? Es liegt wie ein schöner Traum hinter mir, das Urdarland, der Urdarsee. Aber nein, es war kein Traum. Wir haben uns erkannt, o meine teuerste Prinzessin!« »O«, erwiderte Giacinta, »mein teuerster Prinz!« Und nun umarmten sie sich aufs Neue und lachten laut auf und riefen durcheinander: »Dort liegt Persien, dort Indien, aber hier Bergamo, hier Frascati, unsere reiche Grenzen. Nein, nein, es ist ein und dasselbe Reich, in dem wir herrschen, ein mächtiges Fürstenpaar. Es ist das schöne, herrliche Urdarland selbst. Ha, welche Lust!« Und nun jauchzten sie im Zimmer umher und fielen sich wieder in die Arme und küßten sich und lachten. »Sind sie«, brummte die alte Beatrice dazwischen, »sind sie nicht wie die ausgelassenen Kinder? Ein ganzes Jahr schon verheiratet und lieben noch und schnäbeln sich und springen umher und, o Heiland, werfen mir hier beinahe die Gläser vom Tische. Ho, ho, Signor Giglio, fahrt mir nicht mit eurem Mantelzipfel hier ins Ragout. Signora Giacinta, habt Erbarmen mit dem Porzellan und lasst es leben.« Aber die beiden achteten nicht auf die Alte, sondern trieben ihr Wesen fort. Giacinta faßte den Giglio endlich bei den Armen, schaute ihm in die Augen und sprach: »Aber sage mir, lieber Giglio, du hast ihn doch erkannt, den kleinen Mann hinter uns, im bunten Talar mit der elfenbeinernen Schachtel? »Warum«, erwiderte Giglio, »warum denn nicht, meine liebe Giacinta? Es war ja der gute Signor Bescapi mit seiner schöpferischen Nadel, unser jetziger treuer Impresario, der uns zuerst in der Gestalt, wie sie durch unser innerstes Wesen bedingt ist, auf die Bühne brachte. Und wer hätte denken sollen, dass dieser alte, wahnsinnige Charlatan, ja, fiel Giacinta dem Giglio in die Rede, ja, dieser alte Celionati in seinem zerrissenen Mantel und durchlöcherten Hute, dass dieses wirklich der alte, fabelhafte Fürst Bastianello di Pistoja gewesen sein sollte? So sprach der stattliche, glänzend gekleidete Mann, der in das Zimmer getreten. »Ach«, rief Giacinta, indem ihr die Augen vor Freude leuchteten, »ach, gnädigster Herr, seid ihr es selbst! Wie glücklich sind wir, ich und mein Giglio, dass ihr uns aufsucht in unserer kleinen Wohnung! Verschmäht es nicht, mit uns ein kleines Mahl einzunehmen, und dann könnet ihr uns fein erklären, was es denn eigentlich für eine Bewandtnis hat mit der Königin Mystilis, dem Urdarlande und eurem Freunde, dem Zauberer Hermod oder Ruffiamonte. Ich werde aus dem allen noch nicht recht klug.« »Es bedarf«, sprach der Fürst von Pistoja mit mildem Lächeln, »es bedarf, mein holdes, süßes Kind, keiner weitern Erklärung. Es genügt, dass du aus dir selber klug geworden bist und auch jenen kecken Patron, dem es ziemlich, dein Gemahl zu sein, klug gemacht hast. Sieh, ich könnte, meines Marktschreiertums eingedenk, mit allerlei geheimnisvollen und zugleich prahlerisch klingenden Worten um mich werfen. Ich könnte sagen, du seist die Phantasie, deren Flügel erst der Humor bedürfe, um sich emporzuschwingen, aber ohne den Körper des Humors wärst du nichts als Flügel und verschwebtest ein Spiel der Winde in den Lüften. Aber ich will es nicht tun, und zwar schon aus dem Grunde nicht, weil ich zu sehr ins Allegorische, mithin in einen Fehler fallen würde, den schon der Prinz Cornelio Chiapperi auf dem Café Greco mit Recht an dem alten Celionati gerügt hat. Ich will bloß sagen, dass es wirklich einen bösen Dämon gibt, der Zobelmützen und schwarze Schlafröcke trägt und sich für den großen Magus Hermod ausgebend nicht allein gute Leute gewöhnlichen Schlages, sondern auch Königinnen wie Mystilis zu verhexen imstande ist. Sehr boshaft war es, dass der Dämon die Entzauberung der Prinzessin von einem Wunder abhängig gemacht hatte, das er für unmöglich hielt. In der kleinen Welt, das Theater genannt, sollte nämlich ein Paar gefunden werden, das nicht allein von wahrer Phantasie, von wahrem Humor im Innern beseelt, sondern auch imstande wäre, diese Stimmung des Gemüts objektiv wie in einem Spiegel zu erkennen und sie so ins äußere Leben treten zu lassen, dass sie auf die große Welt, in der jene kleine Welt eingeschlossen, wirke wie ein mächtiger Zauber. So sollte, wenn ihr wollt, wenigstens in gewisser Art, das Theater den Urdarbronnen vorstellen, in den die Leute gucken können. An euch, ihr lieben Kinder, glaubt ich bestimmt, jene Entzauberung zu vollbringen, und schrieb's sogleich meinem Freunde, dem Magus Hermod. Wie er sogleich anlangte, in meinem Palast abstieg, was für Mühe wir uns mit euch gaben, nun, das wisst ihr. Und wenn nicht Meister Callo ins Mittel getreten wäre und euch, Giglio, herausgeneckt hätte aus eurer Heldenjacke? Ja, fiel hier Signor Bescapi, dem Fürsten, dem er auf dem Fuße gefolgt, in die Rede. Ja, gnädigster Herr, bunte Heldenjacke, gedenkt doch auch bei diesem lieben Paar ein wenig meiner, wie ich auch bei dem großen Werk mitgewirkt. Allerdings, erwiderte der Fürst, und darum, weil ihr auch an und für euch selbst ein wunderbarer Mann waret, nämlich ein Schneider, der sich in die phantastischen Habite, die er zu verfertigen wußte, auch phantastische Menschen hineinwünschte, bediente ich mich eurer Hilfe und machte euch zuletzt zum Impresario des seltnen Theaters, wo Ironie gilt und echter Humor. Ich bin, sprach Signor Bescapi sehr heiter lächelnd, ich bin mir immer so vorgekommen wie einer, der dafür sorgt, daß nicht gleich alles im Zuschnitt verdorben werde, gleichsam wie Form und Stil. Gut gesagt, rief der Fürst von Pistoja, gut gesagt, Meister Bescapi. Während nun der Fürst von Pistoja, Giglio und Bescapi von diesem und jenem sprachen, schmückte in anmutiger Geschäftigkeit Giacinta Zimmer und Tisch mit Blumen, die die alte Beatrice in der Eil herbeibringen müssen, zündete viele Kerzen an und nötigte, da nun alles hell und festlich aussah, den Fürsten in den Lehnstuhl, den sie mit reichen Tüchern und Teppichen so herausgeputzt hatte, daß er beinahe einem Thron zu vergleichen war. »Jemand«, sprach der Fürst, ehe er sich niederließ, »jemand, den wir alle sehr zu fürchten haben, da er gewiß eine strenge Kritik über uns ergehen läßt und uns vielleicht gar die Existenz bestreitet, könnte vielleicht sagen, daß ich ohne allen weiteren Anlaß mitten in der Nacht hierher gekommen sei, bloß seinethalben, und um ihm noch zu erzählen, was ihr mit der Entzauberung der Königin Mystilis, die am Ende gar ganz eigentlich die Prinzessin Brambilla ist, zu schaffen hattet. Der jemand hat Unrecht, denn ich sage euch, dass ich herkam und jedesmal in der verhängnisvollen Stunde eurer Erkenntnis herkommen werde, um mich mit euch an dem Gedanken zu erlaben, dass wir und alle diejenigen als reich und glücklich zu preisen, denen es gelang, das Leben, sich selbst, ihr ganzes Sein in dem wunderbaren sonnenhellen Spiegel des Urdarsees zu erschauen und zu erkennen. Hier versiegt plötzlich die Quelle, aus der, o geneigter Leser, der Herausgeber dieser Blätter geschöpft hat. Nur eine dunkle Sage gehet, daß sowohl dem Fürsten von Pistoja als dem Impresario Bescapi die Makkaroni und der Syrakuser bei dem jungen Ehepaar sehr wohl geschmeckt haben sollen. Es ist auch zu vermuten, daß an demselben Abende sowohl als nachher mit dem beglückten Schauspielerpaar, da es mit der Königin Mystilis und großem Zaubern in mannigfache Berührung gekommen, sich noch manches Wunderbare zugetragen haben wird. Meister Callot wäre der Einzige, der darüber fernere Auskunft geben könnte. Ende von Kapitel 8. Ende von Prinzessin Brambilla.